D-Radio Wissen. Grünstreifen. Früher waren ja nur Computer mit dem Internet verbunden. Heute sind es allerdings Handys, Kühlschränke, Autos. Eigentlich, damit die Bedienung einfacher und komfortabler wird. Das heißt aber auch, all das ist viel leichter zu hacken. Und genau das ist gerade Thema in Las Vegas. Da läuft die Black Hat 2015, eine der größten Hacker-Konferenzen der Welt. Mehr als 10.000 Hacker treffen sich, um sich da auszutauschen über die neuesten Hacks, über Schwachstellen. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. Fangen wir mal mit den Computern an. Was geht da hacktechnisch gerade so? Also Hacker zeigen zum Beispiel auf der Konferenz eine komplett neue Form eines Cyberangriffs. Und zwar, wie sie Datendienste wie Dropbox oder auch Google Drive komplett vereinnahmen und sie dann zum Angreifen benutzen. Und das ist deshalb immer gefährlicher, weil Firmen und User immer mehr Daten in die Cloud auslagern und, sagen die Forscher auch, weil die Bedrohung schwierig zu entdecken ist. Dann gibt es zum Beispiel zum Thema Computerexperten, die wollen aufräumen mit dem Mythos, dass Macs unverwundbar sind im Gegensatz zu Windows-PCs und sie stellen den ersten Wurm vor, der sich von Mac zu Mac verbreitet, ohne dass er ein direktes Netzwerk nutzen muss. Und die Hacker haben sich dazu auch ein Angriffsszenario ausgemalt, nämlich, dass man einen Adapter von Apple in großem Stil aufkauft, infiziert und dann bei eBay weiterverkaufen könnte. Boah, das klingt schon ganz schön gruselig. Ist es auch. Es wird aber noch gruseliger. Es gibt ein Experten-Ehepaar, das hat es geschafft, ein Gewehr zu hacken. Gewehre sind computergesteuert? Ja, es gibt mittlerweile tatsächlich digitale Gewehre, deren Zielsysteme sind computergestützt. Mhm. Das heißt, ein Computer stellt sicher, dass das Ziel markiert ist und auch richtig getroffen wird. Oder man kann das Ziel über ein Smartphone auswählen. Die Hacker haben es geschafft, dieses Computersystem über eine WLAN-Schnittstelle zu hacken und so die Steuerung zu manipulieren. Und was das bedeutet, das hat Hackerin Runa Sandvik dem Netzmagazin Wired erklärt. We found that we could make the shooter miss the shot, either by just a tiny bit or completely off, even to the point of hitting the target that's next to the one that the shooter is aiming for. Also das heißt, sie konnten zum Beispiel dafür sorgen, dass das anvisierte Ziel nicht richtig getroffen wurde oder sogar ein ganz anderes. Jetzt gab es ja in den letzten Wochen einige Hacks und Sicherheitslücken, die für Aufregung gesorgt haben. Zum Beispiel ging es da um unsichere Android-Handys. Ist das auch ein Thema in Las Vegas? Ja, das ist es. Die Experten stellen aber auch Hacks vor, die noch weiter gehen als das, was wir bisher wissen. Bis jetzt ging es ja um den Media Player StageRide. Wenn man den runterlädt, dann lädt man auch Daten mit, über die Hacker leicht ins Smartphone eindringen können. Da haben die Hersteller übrigens jetzt auch bei der Black Hat Verbesserungen angekündigt. In Las Vegas zeigen Hacker aber zum Beispiel auch, wie sie digitale Fingerabdrücke aus der Ferne stehlen können. Und zwar von Android-Smartphones, die mit biometrischem Scanner ausgestattet sind. Und wenn dann ein Fremder deinen Fingerabdruck einmal hat, dann kann er natürlich nicht nur dein Smartphone entsichern, sondern auch mobil bezahlen oder sich identifizieren zum Beispiel. Und diese ganzen Dinge, wie hackt man was, das lernen die Teilnehmer in Las Vegas richtig. Ja, da gibt es tatsächlich Tutorials. Zum Beispiel, wie hacke ich ein Auto? Das ist ja in den letzten Wochen auch durch die Medien gegangen. Mhm. Bei Fiat Chrysler haben Experten Bremsen, Geschwindigkeit, Klimaanlage und Radio gehackt. Und Autos von General Motors, die haben sich aufschließen und starten lassen. Und in Las Vegas haben Hacker gezeigt, dass das wirklich innerhalb von Sekunden funktioniert. Das ist das erste Car-Hacking-Tutorial seit 18 Jahren, seit es diese Konferenz gibt. Das hört sich jetzt alles so spielerisch an und einem kommen direkt irgendwie Sachen in den Kopf, was man da alles für Quatsch mit anstellen kann. Aber was wollen die Hacker denn eigentlich damit erreichen? Die wollen erreichen, dass die Hersteller ihre Systeme verbessern. Also das sagen sie auch selbst ganz klar. Im Fall von Android zum Beispiel hat das ja auch schon geklappt. Die Ankündigung zur Verbesserung kam ja auf der Konferenz. Chrysler und General Motors haben auch schon reagiert und Charlie Miller, der das Chrysler-System gehackt hat, der sagt, und das zeigt gerade, dass unsere Arbeit wirklich erfolgreich ist. Auf der Black Hat in Las Vegas ist heute der letzte Tag der Black Hat. 10.000 Menschen sind dabei und zeigen die neuesten Hacks und Sicherheitslücken. Danke, Anne Zuber, für die Infos. D-Radio Wissen. Grünstreifen.